NDR-Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Das war Jim Christian, ein Schlagersänger, der mit seiner Band ein tolles Lied für uns komponiert hat. Und er hat ja am Freitag auch schon angerufen und hat das hier live gesungen. Jetzt war es in der produzierten Fassung. Vielen Dank an den Jim Christian nochmal dafür. So, wir haben heute eine Themennacht und das Thema heißt 18 Jahre Domian. Und ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, mit denen ich schon mal in dieser Sendung gesprochen habe. Also vielleicht voriges Jahr, vielleicht vor 2 Jahren, vielleicht aber auch vor 17 oder gar 18 Jahren. Wie geht es euch? Wie ist eure Geschichte weitergegangen? Ja, und vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen extremen Fan dieser Sendung. Vielleicht könnt ihr mir eine Geschichte, eine Anekdote erzählen zu dieser Sendung. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer. Und ich wollte noch sagen, wir hatten ja am Freitag diese für mich tolle Überraschung und fulminante Jubiläumssendung. Wer die verpasst hat, die kann man sich auf YouTube auch nochmal anschauen und nochmal ganz in Ruhe ansehen. So, jetzt geht's aber los, direkt mit Andrea. Und Andrea ist 48. Guten Morgen, Andrea. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, lieber Domian. Happy birthday to you. Super, wie schön gesungen. Danke. Was für eine schöne Stimme und was für eine gute Sängerin. Danke. Danke, Andrea. Ja, es ehrt mich ja, dass ich die Erste bin heute. Ja, es ehrt mich, dass du anrufst. Wahrscheinlich haben wir beide schon mal miteinander gesprochen. Ja, das haben wir. Ehrlich, wann war das? Also einmal war ich am Rudolfsplatz in der Sendung. Rudolfsplatz von Das ist ja lange. Das war, glaube ich, 1998. Ja, muss 98 gewesen sein. Da war ich gerade frisch in Köln. Also ich bin 97 nach Köln gezogen und 98 war das dann. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die das nicht wissen. Es gab einmal mal eine Sondersendung. Ich habe es am Freitag ja auch nochmal erzählt. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und uns allen auch. Da hat der WDR mir ein Studio hier in Köln auf dem Rudolfsplatz aufgebaut, also eingerichtet. Und da habe ich gesagt, hier in der Sendung, ruft einfach an, so läuft das ja hier und wir unterhalten uns miteinander. Und da war es so, da habe ich gesagt, kommt einfach vorbei. Und da sind ganz viele Leute dann in das Studio nacheinander natürlich reingekommen und wir haben uns unterhalten. So, und du warst auch bei mir. Ich war auch bei dir, genau. Was war dein Thema gewesen? Ich glaube, das Thema war einfach generell Blindheit oder Blindenführhunde. Meine Hündin, meine ganz erste Hündin, die Angie, war auch dabei. Ja, ich erinnere mich in der Tat. Und natürlich, klar. Ich habe dir dann ein Lied von mir vorgesungen, ganz zum Schluss. Das gibt's jetzt mittlerweile auch auf CD, also dann dachte ich, das wäre ja auch schon mal ein Punkt. Und irgendwann später hatten wir es dann über Taxifahrer und Blindenführhunde. Also da war das Thema natürlich damals auch, du bist, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, blind auf die Welt gekommen. Genau. So, und dann haben wir uns darüber unterhalten, wir haben uns über den Hund unterhalten, mit dem du da warst, wie wichtig das ist. Ich habe dich damals als sehr vital und selbstbewusst in Erinnerung, das bist du immer noch, höre ich jetzt. Ich denke meistens schon, das ist man ja nicht, ich meine, jeder Mensch ist das ja nicht immer. Ja. Jeder hat so seine Phasen, wo er das nicht ist, aber das hat dann nicht unbedingt damit zu tun, ob man blind ist oder nicht. Nein, natürlich überhaupt nicht. Nein, sondern mit anderen Dingen halt. Wie geht es dir heute? Ja, meistens geht es mir gut. Also das Einzige, was ich noch vermisse, ist der Erfolg mit meiner CD. Also da hätte ich gerne mehr davon. Mhm. Also das Singen ist schon Das Singen, das ist halt alles ein bisschen schwierig, weil, aber das ist ja für alle unbekannten Künstler so, dass man halt einfach da richtig kämpfen muss. dass da was geht irgendwie. Ja. Und wenn einen kaum jemand kennt, also dann kann das, man auch machen, was man will. Das ist die Leidenschaft, die Singerei. Genau. Hast du auch noch einen Job oder einen Beruf? Ich habe damals bei RTL gearbeitet, das muss ich zum Glück nicht mehr. was hast du bei RTL gemacht? Damals habe ich als Telefonistin gearbeitet. Ah ja. Mhm. Und, oder gerade kurz danach angefangen, ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Monat der Rudolfplatz damals war, ob das April oder Mai. Das weiß ich auch nicht mehr, das kann ich nicht mehr sagen. Also, aber das war so in der Zeit, da ging das gerade los, dass ich angefangen habe bei RTL zu arbeiten. Ja, und was machst du heute, was arbeitest du heute? Ja, Musik, hauptsächlich von der Musik. Ich bin jetzt in Erwerbsunfähigkeitsrente, weil ich kann von meiner Musik ja auch nicht leben. Mhm. Aber ich habe aus psychischen Gründen aufgehört, Telefonistenjobs zu machen, weil das ganz einfach heftig für mich war, dass ich, du kannst als Telefonist nicht wirklich viel denken in dem Job. Also du machst ja immer das Gleiche. Ja. Viele Blinde, die halten das durch, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe mein Hirn bei der Garderobe abgegeben da habe ich auch drunter gelitten, also, und irgendwann war klar, das geht nicht mehr. Wir hatten uns ja damals auch darüber unterhalten, überhaupt über das Schicksal, blind geboren zu sein. Ja gut, ich bin jetzt nicht ganz blind geboren, weil geboren bin ich erstmal und dann war ich im Brutkasten und da habe ich zu viel Sauerstoff gekriegt und da wurde dann halt die Netzhaut beschädigt. Also genau, aber du bist es ist natürlich schon, man ist geburtsblind, nennt man ja so, aber eigentlich geboren bin ich ja. Ja, da war das ja noch nicht. Ist es ein Fehler gewesen, dass dass es dann so gekommen ist. Das gibt es oft, also so diese Brutkastengeschichten, die passieren halt sehr oft. Du bist heute 48 Jahre alt, das ist auch noch sehr viel Zeit vergangen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben oder wir uns begegnet sind. Wir haben uns bei der Lesung sogar noch gesehen. Am Tag, als der, wie war das? als die Sonne verschwand oder so. Ganz genau. Da war ich auch, da warst du auch gesehen. Ja. Wie ist das? Wie siehst du so heute, siehst du es gut? Also wie beurteilst du heute dein Leben, das jetzt so verlaufen ist, eben ohne dass du die Welt sehen kannst? Wie soll ich das jetzt sagen? Also für mich ist ja das Blindsein immer normal. Also du müsstest eigentlich fragen, wie beurteilst du, dass die Gesellschaft so seltsam damit umgeht, dass jemand blind ist? Weil mir oder anderen Leuten passiert es ja immer wieder, dass man so plakativ auf der Straße auf die Blindheit reduziert wird, irgendwie von Leuten und sofort gefragt wird, auch seit wann man nicht sieht und warum man nicht sieht und wie das alles ist. Und wenn ich dann sage, ich habe eine Privatsphäre, dann sind die auch noch böse. So, ne? Also die Leute fragen dich schon direkt so solche Sachen. Ja. Aber ist das nicht vielleicht auch nett gemeint oder interessiert? Es ist nett gemeint, aber das geht dir auf den Sack, weil du willst als Mensch gesehen werden. Ja. Und ich meine, okay, wenn ich jetzt jemanden treffe oder mit jemandem spreche, der an mir als Person interessiert ist, ist das ja überhaupt kein Thema für mich. Da natürlich kommt das Thema unweigerlich irgendwann auf und dann spricht man halt auch drüber. Gibt es, ich frage dich trotzdem, Andrea, weil wir uns hier unterhalten, gibt es einen Moment in deinem Leben, in aller Stille, wenn du zu Hause bist, du vielleicht auch irgendwie in melancholischer, nachdenklicher Stimmung bist, dass du denkst, ach, es wäre eine große Sehnsucht, doch mal die Welt zu sehen? Nicht direkt so, aber wenn ich anfange, irgendwelche Sachen zu suchen, die ich wieder vor mir selber versteckt habe, dann denke ich, verdammte Scheißblindheit, jetzt kannst du mal gucken können, weil das Suchen, das nervt dann irgendwie. Ne? Wir haben uns darüber damals ja auch unterhalten, das finde ich so eigentlich für mich nicht nachvollziehbar. Wie stellt sich ein Mensch, der quasi blind geboren ist, Farben vor? Also ich kann jetzt nur von mir selber sprechen. Ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, weil es gibt auch Blinde, die das vielleicht anders sehen würden als ich. Also für mich ist das nur vergleichbar mit rau und glatt und kalt und warm. Und Also das Wort rot an sich sagt dir gar nichts. Das ist für mich mit Feuer identifiziert. Mit Feuer, Und blau, was identifizierst du dann? Irgendwer hat mal gesagt, dass Marmor meistens das Marmorblau ist oder so. Ja, eher hell. Hell, okay. Aber hell ist ja auch, ist letztendlich, kannst du dir auch nicht vorstellen, was Nein, hell ist. Nein, kann ich überhaupt nicht. Also für mich ist das alles so, ja, man kann das nur mit Dingen oder mit irgend sowas vergleichen halt. Mhm. Aber vorstellen kann ich es mir nicht. Ja. Mensch, Andrea, dann wünsche ich dir aber wirklich viel Erfolg, dass du mit deiner Musik vorankommst. Die Stimme ist ja schon mal gut und die ist da und die ist präsent. Und das war auch ein gelungenes Einstiegsständchen hier für mich. was ist das für eine Musik, die du machst? Und ich mag so deutschsprachige Pop-Rock-Musik. Ach, Hella habe ich ja auch mal getroffen, mit Nina Hagen zusammen, das war auch ganz lustig. Wo hast du sie getroffen? Da waren wir mit Nina Hagen im Hotel, habe ich für den Bürgerfunk ein Interview mit Nina gemacht und Hella ist dazugekommen. Na, da hast du aber die geballte... Ja, es ging irgendwie 3 Stunden, gefühlte 3 Stunden, 10-mal im Kreis, ob das jetzt gut ist, auf der Bühne sich jetzt mit Religion da irgendwie zu beschäftigen. Ja. So. Und das haben wir irgendwie durchexerziert ein paar Mal, das war schon abgefahren. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du nochmal angerufen hast und dass wir uns beide unterhalten haben. Von Herzen alles Gute und ich sag einfach mal so ins Blaue hinein, auf bald. Auf bald. Auf bald. Tschüss, Andrea. Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, 0800 220 5050, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, wenn wir vielleicht schon mal miteinander gesprochen haben, irgendwann in den vergangenen Jahren und ihr mir erzählen wollt, wie es euch heute geht oder wie die Geschichte, die ihr mir damals erzählt habt, wie die ausgegangen ist, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Hier ist Sigrid. Sigrid ist 55. Hallo, Sigrid. Hallo. Sigrid, wir haben auch schon mal gesprochen. Ja, richtig. Über was? Über meine Tochter Annalena. Ah, Sigrid, genau. Hallo, grüß dich. Ja, natürlich, natürlich. Ja, du hattest uns ja auch Besuch damals. Genau, und wir haben ja am Freitag auch einen kurzen Ausschnitt genau, noch gezeigt. Genau, ich habe mir das vorhin im Internet nochmal angesehen und habe gesehen, wie Anna sagte, ich will jetzt noch nicht sterben, ich will später. Ja, sie ist später gestorben, ungefähr 1,5 Jahre nach deinem Besuch. Also ich muss mal erklären, unser Kontakt fing so an, wir hatten damals hier in dieser Sendung eine Sendung Mein Kind stirbt. Genau. Und da hast du angerufen, so haben wir uns zunächst akustisch kennengelernt. Und du hast mir damals von Annalena, deiner netten Tochter, erzählt. Richtig. Vielleicht erzählst du es nochmal, was für eine Erkrankung Annalena also damals Annalena hatte. Also Annalena hatte einen Gendefekt, der im Alter von 12 Jahren bewirkt hat, dass ihr zentrales Nervensystem kaputt ging. Und dadurch war ein Muskelschwund an den Gliedmaßen und den Organen. Und als du damals angerufen hast, warst du eigentlich schon in großer Sorge, dass sie bald würde sterben? Also man hatte mir am 1. April 2003 hatte man mir gesagt, Annalena hätte noch 3 bis 4 Monate zu leben. Und als wir telefoniert haben, das muss glaube ich 2006 gewesen sein, da hatten wir ja schon ganz viel geschenkte Zeit. Ne? Ja, ja. Und ja, und Annalena hat dann... Ich erkläre nochmal. Dann gab es eine Sondersendung, Domian unterwegs hieß die. Da bin ich im Sommer zu Leuten gefahren, die mich besonders beeindruckt hatten am Telefon. Genau. Und da haben wir euch auch besucht. Genau. Da habe ich dich kennengelernt und deine nette Tochter Annalena. Ja, genau. Ja, und da hatte Annalena dir ja unter anderem erzählt, ich weiß noch, wie du dich verabschiedet hast von uns, hast du mir gesagt, du kennst jetzt ihren größten Wunsch und hast mir den auch verraten, sie möchte so gerne auch einen Freund haben. Mhm. War für mich ganz schlimm damals, weil alles konnte ich ihr ja irgendwie ermöglichen, aber einen Freund. Aber sie hat den noch gefunden. Sie hat noch einen Freund gefunden. Sie hat sich tatsächlich noch in einen jungen Mann verliebt, ja. Und der hat auch bis zum Schluss, ist er an ihrer Seite geblieben. Ungefähr 6 Monate waren die beiden dann noch ein Pärchen. Weißt du, Sigrid, ich habe es dir damals auch gesagt und mich hat das extrem gerührt, als wir bei euch zu Besuch waren, menschlich und freundlich und innig der Freundeskreis von Annalena mit Annalena umgegangen ist. Das war auch bis zum Schluss so. Wir waren ja noch Billard spielen alle zusammen. Genau, ja. Die Annalena hat also diesen Freundeskreis, der hat sich tatsächlich erhalten bis, ja, eigentlich über ihren Tod hinaus. Mhm. Denn die Jugendlichen, also die meisten waren am Tag ihres Sterbens dabei. Mhm. Die waren aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, ob sie es geahnt haben oder was. Anna hatte in der Woche vor ihrem Sterben schon ja mit ihrem Freund, mit dem René gesprochen und ihm gesagt, dass sie hatte noch mal so 3 Tage, wo es ihr ganz besonders gut ging. Ne? Mhm. Und da hatte sie dem René schon gesagt, das ist jetzt aber das letzte Mal, dass es mir gut geht und ob er böse ist, wenn sie stirbt. Mhm. Hatten die beiden ein sehr langes Gespräch. Das hat mir René aber erst nach ihrem Tod erzählt, weil sie ihn zum Stillschweigen verdonnert hatte. Das ist ja auch erstaunlich, dass so ein junges Mädchen sie hatte das in der Nacht, hat. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hatte ich bei ihr gesessen, da hat sie mir dann gesagt, sie kann jetzt nicht mehr, sie will auch jetzt nicht mehr. Und jetzt ist wirklich Zeit, sie sprach ja immer, weißt du noch, von ihrer Oma. Ich weiß sehr gut. Ja, sie hatte mir also angekündigt, sie würde zu Oma gehen und das brachte der nächste Tag dann ja auch. Ist sie dann zu Hause gestorben? Sie ist, ja, wir waren im August nochmal eigentlich zum Sterben ins Hospiz, ins Kinderhospiz Balthasar, nach Olpe eingewiesen worden. Und nach 14 Tagen, da hatte Anna aber gesagt, das geht nicht, sie kann hier nicht sterben, weil sie muss nach Hause dafür. Mhm. Und sie ist dann tatsächlich zu Hause in unserer Wohnung, in ihrem Zimmer verstorben. Und wie viele Leute waren dabei? Ach, es waren, ich glaube, 12 Jugendliche. Doch, so viele. Dann die Ines, kannst du dich an die Diakonin erinnern? Ja, ich kann mich an sie erinnern. Ja, sie war dabei, die hatte ich dann angerufen, so zu meiner Unterstützung. Aber ich kann mich erinnern, ihr habt nur gerade nicht in einer großen Wohnung gewohnt, in einer normalen kleinen. Und da so viele Menschen waren dabei, als sie gestorben. Also die waren alle, der Arzt war ja mehrfach da und der hatte dann sogar irgendwann noch gesagt, ich soll die Jugendlichen rausschmeißen, das wird sich nachher nur hochschaukeln. Hm. Da habe ich gesagt, da sagt doch keiner was. Die Kinder, die haben also wirklich reihum, jeder hat so einen Moment auch noch ein paar Minuten mit Anna alleine gehabt, die haben sich echt wirklich ganz bewusst verabschiedet voneinander. Ne? Was ist das dann für eine Situation? Annalena stirbt in ihrem Zimmer, in ihrem Kinderzimmer. Da sind so viele Freunde um sie herum dabei. Als sie dann gestorben ist, was ist da für eine Atmosphäre in dem Zimmer? Also das fühlte sich, ich habe im Nachhinein mal gesagt, also es fühlte sich alles irgendwie ein bisschen unwirklich auch an. Mhm. Aber dieser Raum, das, jetzt sagt bestimmt halb Deutschland nachher, die ist ja voll beknackt, aber es war so. Das fühlte sich an, als wenn sich dieser Raum mit ganz dickflüssiger Liebe füllt. Dieses ganze Zimmer war irgendwie, das war so greifbar, ne? So kann ich gar nicht, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Mhm. Und ja, im Moment. War Stille in dem Raum oder wurde geweint? Nein, also es wurde auch nicht geweint. Wir haben uns unterhalten. Annalena hat Schmuck verschenkt, die hat mit einem der jungen, ganz jungen Leute, der war 14 Jahre alt, der Max, der hat sich zu ihr gesetzt und hat gesagt, sollen wir beide ein Bild malen? Und dann hat sie immer so, sie konnte kaum mehr sprechen. Mhm. Die hat dann so gehaucht, was er malen soll. Das hat er dann gemacht. Und zum Schluss gab er ihr das Bild und sagte, guck mal, was du ein schönes Bild gemalt hast. Das war irgendwie so. Und nachdem Annalena dann verstorben war, wie haben die Jugendlichen sich da verhalten? Also das kann ich für den ersten Moment gar nicht sagen. Weil ich bin diejenige gewesen, die dann die Nerven verloren hat. Ich bin aus der Wohnung gelaufen und habe geschrien wie eine Wahnsinnige. Obwohl du so lange vorbereitet warst darauf. Ja, aber ich war, also sich aufs Sterben vorbereiten ist die eine Sache, aber tot sein dann. Mhm. Das tote Kind zu sehen auch. Das war für mich, also das war so eine Viertelstunde und dann hatte ich mich wieder einigermaßen und dann kam mir auch schnell so der Arzt war dann wieder da und dann kam der Bestatter. Da muss ich übrigens noch sagen, Annalena hat sich mit der Bestatterin, die hat eine unheimlich nette, selber getroffen im Vorfeld. Mhm. Die beiden waren Kaffee trinken. Und am Montagmorgen, am Morgen nach Annalenas Tod, kam dann die Bestatterin und hat mir gesagt, so, dann wollen wir mal Annas Wunschliste durchgehen. Mhm, sie hat also tatsächlich eine richtige Wunschliste hinterlassen. Was war denn da alles so gewünscht auf der Liste? Also gewünscht war zum Beispiel, sie wollte keine Beerdigung, die so doof ist wie bei ihrer Oma. Sie wollte ein Sommerfest. Ein Sommerfest? Ein Sommerfest. Sie wollte, dass wir, sie hat noch einen Halbbruder von ihrem Vater aus. Mhm. Sie wollte, dass wir den suchen. Und der sollte unbedingt bei ihrer Beerdigung dabei sein. Mhm. Und was ich nicht wusste, jetzt kommt sie. Also ich hatte zu Annas Beerdigung, ich hatte eine Gasflasche besorgt und Luftballons, die haben wir am Abend vorher dann aufgepumpt in der Kapelle. Mhm. Und am nächsten Morgen waren diese Luftballons. Bei der Bestattung kam Frau Drabeck auf mich zu und sagte, Frau Schneider, es tut mir so leid. Die Luftballons sind alle platt, ne? Mhm. Also die steigen nicht mehr. Mhm. Und jetzt hatten ja alle schon so Wünsche auf ein Zettelchen geschrieben. Ach so, ja. Für Anna. So, jetzt ging das nicht. Also, es ging auch ohne. Und viel später, bei einer Einladung bei der Bestatterin, die macht einmal im Jahr, trifft die sich so mit den Hinterbliebenen ihrer Beerdigung. Mhm. Ne? Da hat sie mir dann erzählt, da sagte Frau Schneider, mich hat das so gar nicht gewundert, dass die Luftballons nicht gestiegen sind, weil als ich mit Annalena gesprochen habe, hatte ich sie auch gefragt, wie sie so sagte, Sommerfest, habe ich gedacht, mal Luftballons wäre doch eine nette Idee. Mhm. Und da hat Annalena gesagt, ach, ich bin doch kein Baby, ich brauche doch keine Luftballons. Vielleicht hat sie ihre Finger im Spiel gehabt, dass die Luftballons nicht mehr aufgestiegen sind. Ja, folgerichtig konnten die ja wohl nicht mehr steigen, wenn Anna das nicht gewollt hat. Ne? Was wurde für Musik gespielt auf der Beerdigung? Also das König der Löwen-Lied, natürlich. Das mochte sie so gerne. Mhm. Und dann ein Lied, was er im Kinderhospiz in Olpe kennengelernt hat, so ein Segenslied von, ich glaube, Zukowski heißt der, oder wie heißt dieser, der immer die Kindermusik macht. Auf jeden Fall einer von diesen. Und ja, dann haben ihre beiden, Annalena hatte 4 Wochen vor ihrem Tod, haben 2 der Jugendlichen ihren Rap-Song geschenkt, den die beiden geschrieben und aufgenommen hatten. Den haben die dann nochmal unter Tränen in der Kirche. Ich wollte gerade sagen, das ist doch ein ganz schmaler Grat, den man da geht. Man will irgendwie lustig sein, weil die Verstorbene das gewünscht hat, aber auf der anderen Seite ist man unfassbar traurig. Also, lustig war keiner. Nee. Es war... Fröhlich auch nicht. Nein, es war ein Fest. Es war feierlich und es war schön. Aber es war nicht fröhlich. Mhm. Wir haben, wir hatten ja, Anna war in ihrem Kinderzimmer aufgebahrt. Die ist also nicht in der Trauerhalle gekommen, sondern zu Hause geblieben. Mhm. Die nächsten 72 Stunden. Und ich hatte dann den Sarg bringen lassen. Und so, wie sie es sich gewünscht hatte, haben wir den dann bemalt. Mhm. Und die Jugendlichen, die haben... an diesem Gottesdienst dann mitgewirkt. Die haben alle einen Text gelesen. Mhm, ich hatte diesen Gottesdienst im Vorfeld geschrieben und später dann nur einer Pastorin gesagt, das war Anna. Die Jugendlichen haben dann erzählt, wer Anna war und so Begebenheiten erzählt. Und die Pastorin hat sich dann sehr schön mit dem von mir gewünschten Psalm 23 da eingefügt. Und zum ganz guten Schluss haben die Jugendlichen dann eben Annalena auch selber zu Grabe getragen. Mhm. Die wollten also nicht, dass das Fremde machen. Also ich kann es mir recht gut vorstellen, weil ich eben einen leichten kleinen Einblick habe nehmen können in euer Leben. Und wie gesagt, das hat mich ja ausgesprochen bewegt. Es hat mich auch sehr bewegt, mit welcher unglaublichen Liebe du deine Tochter begleitet hast. Ja. Wirklich. Weißt du, was ich in die Trauerannonce geschrieben habe? Mhm. Wer nicht an Engel glaubt, der hat dich nicht gekannt. Und ich glaube, das stimmt immer noch. Silke, du sind einige Jahre vergangen. Wie geht es dir heute? Also mit meiner Trauer bin ich nicht fertig, da wird man nicht mit fertig. Mhm. Aber Anna hat ihren Platz gefunden. Ich habe ein Buch geschrieben inzwischen und der Titel, der sagt schon, Briefe zwischen Himmel und Erde. Ich habe einen Briefwechsel angefangen zu schreiben, mit Annas Todesstunde im Grunde. Ja. Und ich habe damit aufgehört, als ich das erste Mal einen Brief von Annalena unterschrieben habe mit von deiner Anna im Herzen. Da hatte sie dann ihren Platz gefunden. Ne? Das ist die eine Geschichte, dass man, ja, ich habe noch immer Kontakt zu ihrem Freund, zu René. Der hat jetzt inzwischen eine neue Freundin. Die beiden sind gerade in eine eigene Wohnung gezogen, in die erste gemeinsame Wohnung. Und ich begleite die, also den René, immer noch so ein bisschen. Ne? Auch sehr nett. Sehr und nett. Zu den Jugendlichen habe ich noch Kontakt. Ich bin beruhigt, dass du auch jetzt danach einen Weg für dich gefunden hast. Wir hatten auch noch einige Male Briefkontakt, wir beiden. Und es ist, wenn man in so eine Situation gerät, das geht hoch und runter runter. Und es gibt heute noch Momente, man schaltet das Radio ein und da läuft ein Song, den Anna immer gehört hat. Und man bricht in Tränen aus. Und aber das ist... Ich kann dir nur sagen, dass das die Begegnung mit Annalena für mich auch zu den bewegendsten beruflichen Momenten zählt, die ich in meinem Leben hatte. Das ist schön, dann reißt du dich in die Menschen an. Ja. Ich habe mir immer gewünscht, ich habe oft zu Frau Halber aus dem Kinderhospiz gesagt, ich möchte so gerne, dass Anna Spuren hinterlässt. Ja, das hat sie wirklich getan. Und, das sei mal sicher. An manchen Tagen fühlt es sich an, als wenn Anna auf einem guten Weg ist, eine Autobahn zu bauen. Siegel, ich habe mich sehr gefreut, dass wir beide nochmal haben sprechen können. Ja, ich mich auch. Alles Liebe und alles Gute wünsche ich dir. Ja, jetzt habe ich aber noch ganz vergessen. Ich muss noch zu deinem 18. gratulieren. Nicht zu deinem, sondern zu deiner Sendung. Dankeschön, das ist sehr, sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank, Siegel. Ja, tschüss. Und alles Gute, auf Wiederhören. Danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Antonietta, guten Morgen. Hallo, schöner Mann, guten Morgen. Antonietta, 45. Ja, genau. Und zwar habe ich vor 8, 9 Jahren bei dir angerufen und es ging darum, dass ich nach jedem Essen einen ganz, ganz, ganz dicken, aufgeblähten Bauch hatte. Es funktionierte nichts mehr bei mir, dass fremde Leute mich angesprochen haben, ob ich schwanger wäre, was ich natürlich nicht war. Also eine kleine Bitte, die Leitung ist so schlecht, kannst du irgendwie, bist du draußen oder? Nee, ich bin zu Hause. Das ist so irgendwie so laut und so. Doch, da rauscht doch was im Hintergrund, ganz toll. Also ich habe nichts an, gar nichts. Ich habe Fernsehen aus, dann, also ja. Vielleicht. Ich glaube, es ist irgendwie einfach nur eine schlechte Leitung. Also du hattest immer was, wenn du was gegessen hast, hast du einen sehr aufgeblähten Bauch gehabt. Genau. Ja. Und dann hast du mir auch so Fragen gestellt, was ich esse und Allergien. Und ich hatte, wie gesagt, war bei ganz verschiedenen Ärzten. Mhm. Und dass, wie gesagt, fremde Leute mich dann angesprochen haben, ob ich schwanger wäre. Und ich hätte auch ganz viel zugenommen. Ich war total verzweifelt. Ja. Du hast dann einen Aufruf gestartet an die Zuhörer und Zuschauer, die mir da irgendwie helfen können oder eine Idee hätten oder. Und das Tolle war, und alle, die jetzt zuhören, ich habe fast 300 Briefe bekommen und sogar einen Brief aus Holland. Vielen, vielen Dank an alle. 300 Briefe und einen Brief aus Holland, das ist ja unfassbar. War das denn so schön, und zwar eine Heilpraktikerin aus Köln. Die hatte mich dann umsonst behandelt. Die hatte dann festgestellt, dass die Leber, da ist irgendwas mit der Leber, die funktionierte nicht. Mhm. Und also ich habe dann auch zum ersten Mal, wo diese ganze Resonanz zurückkam, diese ganze emotionale Unterstützung von den Zuhörern, das war super, zum ersten Mal vor Freude geweint. Ich wusste nie, wie das ist, aber als ich diese ganze Post bekam, super. Von eurem Redakteur, der hat mir dann immer so Smileys hier antoniert, dann nochmal Post und nochmal. Ja, ja, ja. Vielen, vielen Dank. Das war wunderschön. Hat dir denn diese Heilpraktikerin dann auch helfen können? Nein, und zwar muss ich dann noch ein bisschen suchen. Ich bin dann an den richtigen Arzt gekommen und das Ergebnis war, es war die Galle, die kurz vom Platzen stand. So. Also es war auch so ein bisschen nicht gerade ungefährlich, die war halt entzündet. Und deshalb funktionierte diese ganze Daumenkraft. Ah. Aber man hat ja dann helfen können und dann ist es gut gegangen. Ja. Antonelle, wir müssen das abbrechen. Die Leitung ist so schlecht. Es hört sich an, als würdest du mitten auf der Autobahn stehen. Okay. Aber wir haben das verstanden, was du gesagt hast, und du bedankst dich für die wahnsinnige Resonanz von draußen, dass du so viel Post bekommen hast, und dadurch bist du dann auf den Weg auch gekommen, dass du Hilfe kriegst. Ja, genau. Alles Gute wünsche ich dir. Danke für den Anruf. Ja, danke auch euch allen nochmal. Ne? Tschüss. Ja, tschüss. Boah, war das eine schlechte Leitung. Mann. Hier ist Edeltrud. Stimmt das? Edeltrud? Ja, ist richtig. Nicht Edeltraut, Edeltrud. Richtig, nicht Edeltraut. So, 76. Guten Morgen. Aber die Edeltrud muss bitte den Ton runter. Ja, hat sie gemacht. Sie guckt den Dom ja nur an, wie er lächelt. Edeltrud, meine Liebe, wir haben uns auch schon mal unterhalten. Und zwar 1996. Mann, sag bloß. Ja. Über welches Thema? Über meinen 20 Jahre jüngeren Freund. Ja. Der Musicalsänger ist. Ja. Und dass ich mit dem in New York war. Ja. Eine Reise 10 Tage, und dass wir da auch die Nacht zum Tage gemacht haben und auch eine Nacht mal im Limelight war. Große, berühmte Diskothek in New York damals. Ganz genau, ganz genau. Da hattest du nämlich noch gesagt, was, im Limelight? Ja, da haben wir also das Limelight besucht. Und dann kam nachts, ich weiß nicht, 2 oder 3 Uhr, kamen dann so mehrere Drag Queens rein. Ja, ja. Also ganz tolle Männer, schick aufgemacht und so. Und wir kamen von einem Empfang, sodass wir noch unsere Abendgarderobe anhatten und waren auch piekfein dann da im Limelight. Ja. Und dann haben die Drag Queens dann zu mir gesagt, mein Gott, was siehst du toll aus? Wo hast du das Abendkleid her? Ja. Und die Schuhe passen dazu. Und hast du auch die Nägel? Können wir das mal sehen? Hast du die Fußnägel lackiert? Ja, es war also eine ganz tolle Nacht mit denen da im Limelight. Ja, habt ihr richtig schön gefeiert und das genossen? Ja. Ich habe natürlich nicht mit denen getanzt. Die hatten wahrscheinlich auch gar kein Interesse zu tanzen. Die wollten sich wahrscheinlich nur mehr präsentieren da. Vielleicht hatten die auch noch mehr Interesse an deinem 20 Jahre jüngeren Freund. Ja, der hat sich im Hintergrund gehalten. Der hat nämlich nachher zu den anderen gesagt, die Queens des Abends, das war die Edeltrote. Und nicht die jungen Männer, die da reinkamen. So, jetzt war damals der Altersunterschied, 20 Jahre Liebesaltersunterschied zwischen euch beiden. Wie lange hat diese Beziehung gehalten? 10 Jahre. 10 Jahre, immerhin. Ja. Immerhin. 10 Jahre. Und zwar, das war eine tolle Zeit. Das war eine richtig tolle Zeit für mich. Ich muss vorab sagen, ich bin 1979 bin ich Witwe geworden und hatte dann den Anthony kennengelernt 1994. Ja. Und stand kurz vor meiner Pensionierung im öffentlichen Dienst, diesen vorgezogenen Ruhestand. Ja. Und da hat er zu mir gesagt, eins kann ich dir versprechen, langweilig wird die Zeit mit mir jetzt nicht. Und er hatte recht gehabt. Aber... Außer dieser, er war Musical-Darsteller, ne, sagst du? Ja. Ja. Ja, der war viele Jahre beim Phantom in Hamburg. Ah. Und da bin ich dann, wir haben nicht zusammen gewohnt. Mhm. Also wir hatten unsere getrennten Wohnungen, er in Hamburg und ich hier im Ruhrgebiet. Ja. Und ich bin natürlich dann immer mit dem Auto da nach Hamburg gefahren. Und so bin ich auch an deine Sendung gekommen. Ach so, ja, weil du dann zur Nachteule geworden bist. Ganz einmal das, und ich bin auch dann nachts nach Hause gefahren. Ach so, hast du im Auto gehört? Weil die Autobahn dann leer war, nur die LKWs unterwegs. Und dann habe ich gekurbelt, um vernünftige Musik zu finden. Und du hattest zu der Zeit eine ganz tolle Musik, die kam immer so gegen 1:30. Das war die Pausenmusik, wo ich immer ein bisschen Päuschen gemacht habe. Das machen wir heute nicht mehr, ja. Genau, die Pausenmusik. Und da bin ich dann, weil die Musik so toll war, da bin ich dann da hängen geblieben. Hat die Musik dich gelockt. Genau. Aber dann bist du hängen geblieben, auch aufgrund der Gespräche. Und dann habe ich natürlich die Sendung dann auch immer weiter verfolgt. Was waren denn so, außer New York und Limelight und Drag Queens, die tollsten Sachen, die du mit ihm gemacht hast, das Verrückteste? Ach, was war das Verrückteste? Das Verrückteste war... das waren so viele verrückte Dinge. Da beispielsweise, als die letzte Vorstellung von Phantom war, da war anschließend noch ein großes Fest da in der alten Flora oder neue Flora da in Hamburg. Mhm. Und dann sind wir morgens alle Mann zum Fischmarkt gegangen und haben dann da in der Fischhalle gefrühstückt. Ja. Da waren wir so mit 20 Personen. Super. Das war also für mich natürlich... Ich bin, wie gesagt, ich bin zur Nachteule geworden. Das ist geblieben. Deswegen hänge ich auch an deiner Sendung, weil ich auch erst um 1-2 Uhr nachts dann ins Bett gehe. Richtig im Bett. Edeltrud, dann ist es nach 10 Jahren zu Ende gegangen. Wer hat aufgehört? Ich habe aufgehört. Warum? Ach. Führt's zu weit? Nein. Es war mir nachher alles zu viel. Ich habe ja nicht nur für ihn gekocht, wenn er aus dem Theater kam abends, sondern ich habe seine Steuererklärung gemacht. Ach so. Ich habe die ganze Buchhaltung gemacht. Ich habe mich mit Rechtsanwälten rumgeschlagen. Ich habe die Verträge auf die rechtlichen Seiten hingeprüft, ob das in Ordnung war. Hatte der eine praktische Partnerin in dir gefunden? So kann man es sehen. Das wolltest du dann doch irgendwann nicht mehr machen. Naja, ich habe das ja 10 Jahre lang gemacht. Mhm. Das war natürlich für mich auch eine Selbstverständlichkeit. Aber stell dir vor, ich wurde ja dann 68 und da wollte ich ein bisschen mehr Ruhe haben. Verstehe. Hast du es denn dann gut überwunden, die Trennung? Nein, bis heute noch nicht. Bis heute noch nicht. Obwohl ich diejenige war, die das dann so langsam hat. Liebeskummer kann unter Umständen so lange andauern. Genau, in jedem Alter. Nur eins ist noch, dass ich hatte 2008 hatte ich einen Unfall und habe einen Oberschenkelhalsbruch erlitten und habe nach der Operation hat man also festgestellt, dass man mir den Femoralsnerv getrennt hat oder stillgelegt oder was weiß ich. Der erste Rücken ja nicht so richtig damit raus. Auf jeden Fall ist er beschädigt. Und das heißt, ich kann mein linkes Bein nicht mehr hochheben. Ach du je, das kommt auch noch dazu. Ja, ich habe also in den ersten, in den vier Monate nach der Operation im Rollstuhl gesessen. Ich hoffe, du hast dich jetzt ein bisschen davon erholt. Ja, ja. Mittlerweile die starke Therapien, wo ich also, das muss ich mir selber zuschreiben, weil ich einfach nicht den Mut habe sinken lassen. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch eine starke Frau. Ja, und das, du und du gehst die Sachen dann noch an, wenn es kompliziert wird. Richtig, das ist mir auch immer wieder bestätigt worden in der Physiotherapie, ja, sodass ich heute mittlerweile so weit bin, dass ich das Bein etwa 10 Zentimeter hochheben kann und in der Wohnung hier. Also, Edeltrud, so soll es weitergehen. So soll es weitergehen. Und ich freue mich sehr, auch dass wir beide uns nochmal gesprochen haben und wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Glück. Und ich wünsche dir auch, dass du aus diesem Liebeskummer endgültig rauskommst. Ja, mittlerweile will ich. Nur es ist gerade jetzt in dieser Situation, wo ich also so ans Haus gebunden bin. Ja, denkt man daran. Ja, denkt man häufig daran. Das ginge mir ganz genauso. Ja, da denkt man häufig dran. An Opernbesuche und an Abend und all die schönen die Erinnerungen und die Einladungen zu irgendwelchen Vorstellungen, wo man überhaupt nicht mit gerechnet hat. Wenn er also gesagt hat, so, jetzt brezel dich mal auf. Dann ging's ab eine ganz andere Welt. Ja, und er hat mir aber nie gesagt, wo wir hingegangen sind. Das war wir wollen jetzt nicht mehr so viel von ihm schwärmen, dann wird man wieder traurig hinterher. Edeltrud, schön, dass du angerufen hast. Alles Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke, gerne. Tschüss. Ciao. Ach, die Edeltrud. So lange Liebesschmerz. So lange Liebesschmerz. Hier ist Peter und Peter ist 57. Guten Morgen, Peter. Ja, guten Morgen. Hier ist der Peter. Ja, Peter. Wir haben schon mal miteinander gesprochen. Ich gehe davon aus, ja. Es war am 28. Mai 2008. Ich erinnere mich genau an das Datum, weil einen Tag vorher meine Tochter beim Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Und dann haben wir uns darüber auch unterhalten. Genau. Mhm. Und zwar, kannst du dich vielleicht erinnern, sie war in einem Internat und ist umgekommen in einem VW Polo. Waren 6 Leute als Insassen drin, davon sind 4 gestorben. Ich weiß, ich erinnere mich. Also die Details nicht mehr, aber jetzt, wo du sagst, Internat, VW Polo, habe ich es in Erinnerung. So lange ist es ja auch noch nicht her. Ja, knapp 5 Jahre. Knapp 5 Jahre, aber 5 Jahre sind, wenn man so einen Verlust erlitten hat, nicht viel. Wie geht es dir denn heute? Ich will mal so sagen, wir haben alle, also meine Familie, meine Frauen und meine beiden anderen Söhne, gelernt, damit umzugehen. Mhm. Aber natürlich fehlt die Tochter, das ist ganz klar. Magst du nochmal erzählen, wie alt die Tochter war? Ist eine Woche vorher genau 16 geworden. Mhm. Und wie ist der Unfall entstanden? Der ist so entstanden, dass der Fahrer befreundet war mit einer Internatsangehörigen und der hatte sich das Auto, den VW Polo, irgendwie ausgeliehen und ist vor die Schule gefahren, hat dann Mädel eingeladen und dann haben die beiden gesagt, ach, habt ihr nicht Lust mit zu McDonald's zu fahren? Mhm. Dann steigt ein und dann sind die alle eingestiegen und hinten haben 4 gesessen und da war natürlich keine angeschnallt, weil es gar nicht ging. Ja. Und dann sind die auf einer untergeordneten Straße, sag ich mal, gefahren und haben dann eine Vorfahrtsstraße gekreuzt und genau in diesem Moment kamen 30 Tonnen und hat volle Breitseite das Fahrzeug erfasst und die 4 waren sofort tot, 2 haben schwer verletzt überlebt. Mhm. Denen geht's Gott sei Dank heute gut. Mhm. Schuld war dann der Fahrer. Der Fahrer, ne? Der Fahrer war schuld, aber er ist mitgestorben. Mhm. Du hast gerade gesagt, wir haben versucht, jetzt damit zu leben, oder? Richtig, also wie schafft man das? Ich habe gelernt, also erstmal die Tipps, die ich bekommen habe von dir, wie Verweis der Eltern und so weiter, das war alles gut, aber ich habe gelernt, jeder Mensch trauert individuell für sich. Und das es gibt kein Patentrezept. Nein. Und ich kann, glaube ich, allen nur sagen, die ein ähnliches Schicksal hinter sich haben und vielleicht noch vor noch kürzerer Zeit, irgendwann ist Licht im Tunnel und irgendwann ist auch die Zeit vorbei, wo man sich nicht mehr geniert, wenn man lacht. Ach so, du hast Am Anfang war es so, dass man selber vor sich erschrocken ist. Wenn man mal gelacht hat. Und sich quasi dafür geschämt hat, wenn man mal gelacht hat. Aber irgendwann ist das vorbei. Erinnerst du dich noch, weswegen du das erste Mal gelacht hast nach dem Unglück? War ich mit Freunden unterwegs. Das kam ganz spontan und dann kam sofort das schlechte Gewissen. Du hast ja gelacht. Du darfst gar nicht lachen, weil du ja traurig bist. Genau. Mhm. Und also es ging um irgendeine Kleinigkeit, wo man dann mal so lacht. Richtig. Mhm. Ja. Und ich habe gelernt, dass das unheimlich gut war für unsere Familie, meine Frau und ich, dass wir Reisen gemacht haben. Dass wir gemeinsam neue Erinnerungen im Kopf drin haben. Wir waren zum Beispiel in Grönland und haben da ganz tolle Bilder gemacht. Nimmt man denn auf so Reisen dann irgendwie auch den Verstorbenen mit und sagt, ach, wie würde das jetzt ihr gefallen hier und was? Immer dabei. Ja. Habt ihr denn auf den Reisen auch über, über deine tote Tochter gesprochen? Wenig. Wenig. Ja. Also ich bin das ganz ehrlich, ich bin Meister der Verdrängung. Mhm. Nach außen hin, nach innen hin nicht. Und meine Frau, die ist da viel offensiver dran gegangen. Mhm. Also wir haben eine ziemlich bunte Familie, fängt an mit zwei Hunden, die immer bei meiner Tochter im Bett geschlafen haben und die, so komisch das klingt, mit ein Jahr das Zimmer von ihr nicht betreten haben. Ach. Die haben irgendwie mitgekriegt, dass was Furchtbares passiert ist. Mhm. Und die haben, glaube ich, auch mitbekommen, dass wir traurig sind. Mhm. Habt ihr ein Jahr das Zimmer so unberührt gelassen von der Tochter? Also ich bin bestimmt 2-3 Jahre in das Zimmer gar nicht reingegangen. Ich konnte es nicht. Also da lagen dann noch alle Sachen drin? Nee, das nicht. Meine Frau ist vorher reingegangen und meine Frau hat zum Beispiel auch so, es gibt diese Fotobücher, die man selber machen kann, kennst du. Hat eins von ihr gemacht, mit den schönsten Fotos. Mhm. Aber ich habe es bis heute noch nicht geschafft, das durchzublättern. Also die hat ein Fotobuch gemacht von dem Zimmer, oder? Nee, vom Kind. Vom Kind, ach so. Mhm, ja. Ja. Und wann, nach wie viel Zeit habt ihr dieses Zimmer dann ganz aufgelöst? Nein, jetzt ist das Zimmer im Prinzip so ein, ich will mal sagen, Arbeitszimmer von meiner Frau. Ah ja, und da kannst du jetzt so mit, ganz... Jetzt kann ich da reingehen ohne Probleme. Jetzt haben wir auch an verschiedenen Stellen im Haus haben wir Bilder. Die an die Gedenken und so weiter, das ist alles okay. Wie wichtig ist für dich der Friedhof als Gedenkstätte deiner Tochter? Ja, das ist ein Wunderpunkt, Domian. Da bin ich komplett anders gestrickt als meine Frau. Meine Frau fährt alle 2-3 Tage auf dem Friedhof. Mhm. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich war das letzte Mal da an ihrem Todestag. Ich habe es jetzt nicht verstanden, du? Ich war das letzte Mal da an ihrem Todestag, also. Ach so. Also eine Beerdigung, das letzte Mal? Nein, an ihrem Todestag. Ach so, einem Jahrestag dann. Genau. Mhm. Und da wegen Geburtstag bin ich auch immer da. Wie? Aber mir bringt das nicht so viel, weil ich weiß nicht. Ja, aber du hast gerade ja genau den richtigen Satz gesagt. Jeder Mensch trauert anders. Für einen Menschen ist zum Beispiel der Friedhof ein wichtiger Ort, dorthin zu gehen. Genau. Und für andere ist es ein grauenhafter Ort oder gar ein Ort, der nichts bringt. Wenn man sagt, der Mensch ist in meinem Herzen oder der ist zu Hause in meiner Erinnerungsecke oder was auch immer. Du hast vollkommen recht. Ich meine, ich möchte, und das war auch der Grund meines Anrufs, allen Mut machen und sagen, es geht weiter. Und auch wenn da jetzt eine tiefe Wunde ist, führt ein kleiner Steg über die Wunde. Du hast völlig recht, Peter. Nur ist das ganz schwer, jemandem zu sagen, der gerade so einen Schmerz gerade erlebt. Wenn man das dir damals ein paar Wochen danach gesagt hätte, das kann man ja gar nicht glauben. Ja. Obwohl es stimmt. Also am Anfang habe ich auf Deutsch gesagt geheult wie ein Schlosshund. Mhm. auch wie ich mit dem gesprochen habe damals. Mhm. Jetzt natürlich fällt es mir immer noch schwer. Mhm. Aber ich habe auch gemerkt, wie manche Freunde ganz komisch reagiert haben. Mhm. Die haben sich nicht mehr gemeldet. Das und als ich sie dann gefragt habe, dann haben sie einfach zu mir gesagt, wir wussten nicht, was wir sagen sollten. Ja, das alte Lied, das hört man so oft, dass die Leute aus Unsicherheit sich dann zurückziehen. Genau. Das ist die nette Variante aus Unsicherheit. Es gibt aber auch Leute, die sich zurückziehen, weil sie einfach nicht an Tod und Leid erinnert werden wollen und deshalb ihren Weg weitergehen. Es gibt auch andere Menschen, die auf einen zugekommen sind, da hätte ich es nie erwartet. Ja, das gibt es dann auch. Ja, das, genau. Wir haben nette Briefe bekommen, auch von, zum Beispiel von unserem Bürgermeister. Wir wohnen jetzt nicht im kleinen Dorf, sondern in schon einer größeren Stadt und das war kein Formbrief, sondern das war schon eine persönliche Sache. Ja. Mhm. Und ich habe einen Brief bekommen von einem Arzt. Das war unheimlich schön. Und was ich auch schön fand, war im Nachhinein die Beerdigung. Mhm. Wir haben hier die Lieblingslieder gespielt. Mhm. Die ganze Schule hatte zugemacht. Die ist in Bussen gekommen, komplett mit den ganzen Lehrern. Mhm. Und das war schon schön. Und ich glaube, sie hätte es nicht besser haben wollen. Ich merke, Peter, dass es dir auch jetzt wieder doch sehr nahe geht. Natürlich. Natürlich, das ist ja auch völlig verständlich. Vielleicht eine Frage noch zum Schluss oder vielleicht so formuliert, ob du damit übereinstimmst, wenn ich Folgendes sage. Du hast völlig recht, dass es kein Rezept gibt für Trauer. Aber würdest du mir zustimmen, dass eines, egal wie man trauert, ganz wichtig ist, dass man spricht? Aber erst dann, wenn man es wirklich möchte. Okay. Nicht auf Knopfdruck. Natürlich, du hast völlig recht. Und nicht so ungefähr, ich kann gut zuhören und nun schieß mal los. Mhm, ich verstehe. Sondern das muss dann von einem selber kommen. Ja. Aber das Sprechen ist wichtig, das ist keine Frage. Lieber Peter, auch an dich nochmal vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Gerne. Und ich wünsche dir und deiner Familie weiterhin viel Kraft und alles Gute. Danke. Und dir und deiner Sendung auch alles Gute. Danke. Und vor allem dein Team im Hintergrund. Das haben die alle gehört jetzt. Vielen Dank. Prima. Tschüss, Peter. Danke. Tschüss. Wenn man so eine lange Zeit Revue passieren lässt, und das ist für ein Sendeformat im Radio und Fernsehen mittlerweile ja schon unglaublich lang, 18 Jahre auf dem Sender zu sein, da überlege ich auch über die verschiedensten Begebenheiten. Und ich habe gerade mit meinen Kollegen noch darüber gesprochen, ich denke oft an eine Person und denke darüber nach, was mag aus dieser Person geworden sein. Das muss im Jahre 1900 vielleicht noch 95, aber auf jeden Fall 96 gewesen sein. Da habe ich damals in relativ enger Reihenfolge Briefe bekommen von einem 11-jährigen, vielleicht 12-jährigen Mädchen. Dieses Mädchen hieß Hanna. Und dieses Mädchen hat mir auch Fotos von sich beigelegt und diese Briefe waren wirklich herzzerreißend, weil es Hanna irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, was da los war, zu Hause nicht gut ging und sie mir immer geschrieben hat, dass sie sich so wünscht, mich zum Papa zu haben. Und ich habe ihr dann immer zurückgeschrieben und versucht, irgendwie Wege zu finden. Wie gesagt, ich weiß nicht mehr die Details. Und dann irgendwann kam kein Brief mehr von Hanna. Hanna müsste mittlerweile 30 Jahre alt sein. Und ich habe oft an sie gedacht, was wohl aus Hanna geworden ist. Vielleicht meldet sie sich ja auch nochmal hier. So, jetzt geht es weiter mit Christa. Und Christa ist 72. Guten Morgen, Christa. Hallo Christa. Ja, hallo. Ja. Jürgen. Oh, freue ich mich. Hallo Christa, schön, dass du da bist. Wir beide haben auch gesprochen miteinander. Ja, klar. Am 4.5.1995, ihr wart da gerade ein paar Tage auf Sendung. Da bist du. Ich bin jetzt, glaube ich, die Älteste bei euch. Aber ganz aus der ersten Stunde. Ja. Was für ein Thema. Kannst du dich erinnern, ich hatte im Fernsehen gewonnen bei Harry Weinfurt. Der Preis ist heiß. Der Preis ist heiß. Ja, genau. Ja, also ich weiß es nicht mehr so genau, aber weil ich... Ihr hattet das Thema Glück und ich konnte nicht schlafen. Ist doch klar, ich habe für 73.000 gewonnen. D-Mark damals, ne? 73.000 Mark. Für 73.000 D-Mark habe ich Sachpreise gewonnen. Ja. Ne? Und dann kann man doch nicht schlafen. Ich habe mich da im Bett gewälzt, so verrückt. Ja, und dann habe ich den Fernseher angemacht. Ich habe so einen kleinen Fernseher im Bett. Und dann hattet ihr das Thema Glück. Ja. Oh, habe ich gedacht, das passt direkt zu dir. Und dann habe ich angerufen, ich bin sofort durchgekommen. Und dann haben wir beide auch gesprochen. Das ist ja lustig. 73.000, ja. Also in Sachpreisen. Was, ja, was waren das für Sachpreise? Ich bin in Kalifornien gewesen. Ich war auf der Ranch von Clint Eastwood 6 Tage. Ich war 5 Tage in Hollywood, hatten wir ein Hotel und alles First Class. Das war eine Reise für 12.800 D-Mark. Das waren so Reisepreise? Das war ein Reisepreis, ja. Dann habe ich einen großen Rover gewonnen. Ein was? Einen großen Rover, eine Rover-Limousine. Ein Auto, ach so. Ja, ja, da hatte die BMW hatte das gerade übernommen. Ja, so war es mal, genau. Ja, und da hatte ich ein älteres Modell, das habe ich dann umgetauscht für ein kleineres und ein ganz neues Modell und habe das dann verkauft, habe mir einen kleinen Polo gekauft und eine super schicke Küche. Und dann hatte ich einen Blaubunkfernseher. Ja. Für 4.000 war der damals. Also ich war total, ich raff das heute noch nicht. Das ist ja wirklich, ich muss ja gestehen, ich glaube, ich habe diese Sendung in meinem Leben einmal gesehen, dieses Der Preis des Heils. Das war damals ein riesen Fernseherfolg, ne? Ja, ich wollte da eigentlich nie hin. Ich fand die Sendung eigentlich irgendwie gar nicht so interessant. Und dann stand in unserer Tageszeitung, Karten zu gewinnen, 100 Karten zu gewinnen und dann habe ich 2 Karten davon gewonnen, dann sind wir da hingefahren und die haben mich dann ausgesucht. Ne? Also man wird nicht ausgelost, man wird vorher getestet. Ach so. Man merkt das richtig, man wird immer wieder angesprochen und so. Und vor kurzem war der Harry Weinfurt mal im Fernsehen, der hat gesagt, diese Sendung soll wieder aufgelebt werden, die wären schon in Arbeit. Ah, ja, kann ja sein. Es gibt ja viele Sendungen, die man später wieder auflegt und die dann erfolgreich sind. Ja. Was hatte, Christa, hatte dein Anruf in unserer Sendung damals, hat das irgendeine Wirkung? Haben dich Leute erkannt? Oder? Ja, das wollte ich dir erzählen. Ich habe mein Umfeld kennengelernt, mein sogenannter Freundeskreis. Und ich kann nur sagen, die waren so neidisch, dass ich heute allein bin. Och. Sogar mein damaliger Lebenspartner, der hat mir das nicht gegönnt. Ach, aber das hat ja nichts mit dem Anruf bei uns zu tun. Nein. Überhaupt mit dem Preis hat das zu tun. Mit dem Preis. Ne? Das war der Neid. Man sagt immer, ich komme aus dem Ruhrgebiet und man sagt immer, die Menschen im Ruhrgebiet sind freundlich und offen. Oder das stimmt alle gar nicht. Die sind bösartig und neidisch. Na, aber nicht alle. Vielleicht gerade die um dich herum waren. Aber weißt du, dass mich das total wundert, wenn du jetzt, stell mal vor, du hättest jetzt 1 Million irgendwo gewonnen, bei Günther Jauch oder so, dann, wie hätten die dann erstmal reagiert? Ja, wie hätten die dann reagiert, ne? Aber also ich habe mich dann von allen zurückgezogen und ich lebe jetzt sehr zurückgezogen, allein. Ja, aber du hast du hast gerade das ja so aufgelistet, du hast das Geld alles gut angelegt oder gut genossen, nicht sinnlos verprasst. Ja. Ach, ich wollte dir noch was sagen. Ja, bitte. Du bist für mich die stärkste Schlaftablette. Das finde ich ja köstlich. Wenn ich dich gesehen habe, bin ich da, seit dem 4.5.1995 gucke ich deine Sendung. Ja. Jeden Abend, jede Nacht. Unfassbar. Christa. Und wenn du in Urlaub bist, kann ich nicht schlafen. Christa, die Sendung ist vorbei. Danke, danke, dass du angerufen hast und bleib uns die nächsten 18 Jahre auch treu. Ja, mache ich auch. Tschüss. Und schlaf schön. Ja, du auch, tschüss. In der Technik, Patricia Unger. Und morgen sind wir auch wieder da natürlich mit einer freien Themennacht. Und ihr könnt ab 0 Uhr anrufen. Und jetzt wünsche ich euch eine gute Nacht. Bis morgen. Tschüss.